ist im Moment nicht so flickend, spielen wir halt ohne welche weiter. Jo. Mal gucken, dass wir das Beste draus machen. Technische Panne. Manni, Stefan, sind wir soweit? Ja, gut. So, dann singen wir mal vom Lambada-Watt, ne? Ja. Vielleicht erinnern die Leute sich noch. Es war mal so ein Tanz. Das war so eine schreckliche Zeit, das war echt furchtbar, wo jedes Arsch da rumgetanzt hat und wo die sich die Knie da zwischen die Beine geschoben haben und so, die Sachen. Ja, und darüber ist dann halt irgendwie so ein Lied entstanden. Jo, genau. Ja, kann ich wie Lambada tanzen? Hast Plätze genug, kann ich dann vortanzen? Können wir ihn abziehen, ne? Ja. Also bei uns heißt das Ding Lambada-Hasslied, weil ich hasse den Lambada. Warum, das werden wir dann erklären. Fangen wir an, das Lambada-Hasslied zu spielen. Er ist